Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Gott segne dieses Wort. Einsicht. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, lernen wir mehr über Einsicht und genauer gesagt spirituelle Einsicht, um es auch zu verstehen, was nun von Gott ist und Gott gegeben ist und vor allem zu unterscheiden, Menschen zu unterscheiden, deren Herzen Jesus zugewandt sind und die auch nicht. So, wichtig ist zu verstehen, dass wir eben die Herzen, wir können die Gedanken anderer Menschen nicht lesen, wir können auch die Herzen nicht sehen, das kann nur unser Herrgott. Ja? Aber in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus spricht uns der Heilige Geist ins Herz und gibt uns die Einsicht, die wir brauchen, um zu sehen, ob denn wirklich nun jemand, der sagt, dass er oder sie eben Jesus Christus folgt, dass das auch wirklich so ist. Und hier im zweiten Vers hier lesen wir, dass wir, Johannes schreibt, und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Also Gott segne dieses Wort. Also, dass wir bekennen, dass Jesus Christus, also als Menschensohn, dass Gott Mensch geworden ist, Jesus Christus als Gott im Fleische auf die Erde gekommen ist und eben dann eben gestorben ist für unsere Sünden und wieder auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat. Ja? Also Gott im Fleische, das muss auf jeden Fall bestätigt werden. Und nun gibt es leider eben auch Menschen, die das vielleicht sogar auch tun, aber der Heilige Geist, da ist irgendwas, wenn wir ja, da ist irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht zusammen. Ja? Unsere Herzen sind schwer und der Heilige Geist, ist eine Unruhe in unserem Herzen. Da ist irgendwas mit Menschen, wo die sagen zwar, dass sie Jesus Christus folgen, aber das ist nicht so. Und der Heilige Geist spricht uns das ins Herz. Und das ist eben die Einsicht, die wir haben. Und er geht hierzu nochmal ins Matthäus-Evangelium. Unser Jesus Christus selber hilft uns da nochmal. Geht also rein ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 15 bis 20. Ja? Matthäus, Kapitel 7, Vers 15 bis 20. Und schaut mal, was unser Jesus Christus selber sagt, nämlich über die, ob Menschen, deren Herzen ihm zugewandt sind oder nicht, was Jesus selber dazu sagt. Ne? Also, lest das mal durch und nehmt euch das zu Herzen und es gibt so viel, viele Menschen, die leider eben ja auch Jesus, den Namen Jesus Christus einfach missbrauchen oder Geld verdienen wollen, ja, im Namen von Jesus Christus, aber deren Herzen leider ganz fern sind von ihm. Und seht zu, betet, dass das nicht ihr seid, sondern dass eure Herzen rein sind und Jesus Christus zugewandt sind. Und das ist, wie gesagt, die Einsicht, die wir haben. Diese Einsicht können wir nur stärken und haben, bekennen und bekommen, indem wir tagtäglich in Gottes Wort sind. Der Heilige Geist spricht uns ins Herz, leitet uns, was wir lesen können und sehen. Das muss nicht viel sein. Es können auch ein paar Verse sein, manchmal vielleicht sogar nur ein Wort. Ja? Aber versucht so viel Zeit, ihr könnt, in der Bibel zu verbringen und so die Einsicht zu bekommen durch den Heiligen Geist, der euch dann hilft, in eurer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen. Und das ist eben dieses dann und nur dann könnt ihr eben erkennen und können wir überhaupt erkennen, ob da irgendwie die Herzen Jesus Christus zugewandt sind oder nicht. Also, darauf kommt es an. Lasst euch Mut machen hier von unserem Bruder Johannes hier im ersten Johannesbrief und auch besonders im Matthäusbrief, Kapitel 7, 15 bis 20. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Einsicht, die wir haben durch den Heiligen Geist, dass du uns hilfst zu unterscheiden, wer nun dir zugewandt ist und Menschen, die dir nicht zugewandt sind, in deren Herzen. Und was auch immer es ist, hilf uns, fern zu bleiben von Menschen, deren Herzen nicht dir zugewandt sind, auch wenn sie es sagen, dass sie Christus folgen, aber in Wirklichkeit kein Interesse an dir haben und keine persönliche Beziehung mit dir haben und sogar dich als Gott im Fleische verneinen, dass wir uns fernhalten von Menschen, die das tun und ein Gebet sprechen für die Menschen, dass sie doch zu Christus finden, wo noch Zeit ist und dass wir alles in deiner Hand lassen, lieber Herr Jesus. Wir danken dir für all dies. Wir danken dir für dein Wort, die Bibel und beten dies. In deinem gleichen Namen, in Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.